Rosenmontag in Oberberg. Es dingste. Dann stiegen die Temperaturen knapp über 0 Grad und ich begab mich nach draußen, um den Schnee wegzuschaufeln. Danach wollte ich das Auto vorziehen, damit eine Dachlawine mir nicht die Führung des Schiebedachs demoliert. Sowas hatte ich nämlich schon mal beim Vorgängerfahrzeug. Da ist dann so ein Plastiknupsi an der Führungsschiene der Schiebedachführung abgebrochen und das Panoramadach wurde an einer hinteren Ecke nicht mehr angehoben. Blöd bei Regen und Hochdruckreiniger. Die Reparatur war aufwendig. Der Himmel musste raus, das Dach demontiert, eine neue Führungsmechanik rein, diese justiert und dann alles wieder zusammengebaut werden. Gesamtkosten mehrere hundert Euro. Eine Wiederholung galt es unbedingt zu vermeiden. Also schippte ich Schnee. Nassen Schnee. Komplett durchweichten Schnee. Schweren Schnee. Sehr zum Leidwesen meines Rückens, der die Ackerei mit einem Hexenschuss quittierte. Zu allem Überfluss begann es kurze Zeit später zu regnen und das so warm, dass wenige Stunden später der ganze Schnee weggetaut war. Netflix nochmal und zugenäht. Herzlich willkommen hier im Schmerzstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 253, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Tja, Hexenschuss für Nüsse und das, wo ich am folgenden, sprich letzten Wochenende noch eine Küche abzubauen hatte und unter der Woche zum Sport wollte. Das mit dem Sport hat nicht funktioniert. Stattdessen legte ich den Fokus auf den anstehenden Küchenabbau und Gesundung mittels Extrem-Couchings im Stream. Nach der Arbeit selbstverständlich, denn bei Hexenschuss hilft Mobilisierung in Form von moderater Bewegung ohne Schonhaltung. Klar kann man auch zum Arzt gehen und sich gegebenenfalls Schmerzmittel spritzen lassen. Und ja, je nachdem empfiehlt sich das auch, aber ich hatte das schon zweimal innerhalb der letzten zwei Dekaden, also das mit dem Hexenschuss, und jedes Mal war es nach 3 bis 4 Tagen auch ohne Spritze wieder gut. So auch diesmal und dementsprechend fit war ich am Wochenende. Naja, mehr oder weniger. Er zog noch ein bisschen, aber hey. Meine Holde hatte im Vorfeld schon die Schränke geleert und so musste ich nur noch meinen Kram, der drauf stand, runternehmen und irgendwo verstauen. Grillschälchen, Grillzangen, Messer, Dekoflaschen, was man eben so hat. Als das erledigt war, konnten die Blendleisten der Oberschränke abmontiert werden, dann die Beleuchtung. Und schon war der Kleinkram erledigt. Es folgte der Abbau der Oberschrankfronten nebst Entfernung der Beschläge. Anschließend entnahmen wir die Einlegebögen, schraubten alsdann die Verbindungsschrauben raus und konnten dann Schrank für Schrank abhängen. Ein kleines Problem machte die Dunstabzugshaube. Typisch Diva. Wie die zu entriegeln war, wusste ich nicht mehr so genau und weil ich die Plastikverriegelung der Halteklinken nicht schrotten wollte, hielt ich die Haube, während meine Holde den Oberschrank nebendran wegzog. So hatte ich flugs die Haube in der Hand und wir konnten den Rest abnehmen. Wohl dem, der eine Garage hat. Da verfrachteten wir die Teile rein und dort schraubte ich die Rückseiten raus, die ich aufheben wollte, um sie irgendwann mal basteltechnisch zu verwerten. Die verbleibenden Pressspankorpen, Korpusse, Korpusen, was weiß ich, wie die Mehrzahl von Korpus ist, drückte ich übereck zusammen, woraufhin sie zusammenklappten und sich in ihre Einzelteile auflösten. Hänger auf, Teile rein, wieder Platz. Erste Hälfte geschafft, kein Bock mehr. Neuer Tag, neues Glück. Bei den Unterschränken lief es ähnlich. Sockelleisten und Fronten raus, Beschläge ab, Schubladen und Auszüge demontieren. Als nächstes trennte ich die Verbindung der Unterschränke untereinander und entnahm die Unterschränke, die für den Halt der Arbeitsplatten nicht notwendig waren. Nun musste der Herd raus und dazu schaltete ich im Sicherungskasten erst einmal den Herd stromlos. Weil ihr kennt das, ne? Was schwarz und hängt an der Wand? Schlechter Elektriker. Sonderlich hell war es in der Küche nicht mehr, weil die Arbeitsplattenleuchten weg waren, ihr erinnert euch. Und weil ich die zwei Schrauben nicht auf Anhieb sah, um den Herd zu lösen, zog ich mir die Bedienungsanleitung des Herstellers im Netz. Klar, schwarze Schrauben in schwarzen Klappenanschlägen. Als die identifiziert und raus waren, folgte auch der Herd, zumindest zur Hälfte, denn zuerst musste noch die Kabelverbindung zum Ceranfeld gelöst werden. Dafür gibt es einen breiten Stecker, der sich nicht so einfach abziehen ließ. Vielmehr zog ich ihn mit dem herdseitigen Teil aus dem Blech. Der Stecker barg ein winziges Loch und als ich mir einen passenden Dorn aus der Werkstatt geholt hatte, drückte ich dort rein und siehe da, der Stecker ließ sich abziehen. Ich setzte also die eine Anschlussdose wieder in den Herd, wir nahmen den Herd aus dem Schrank, ich öffnete die Herdanschlussdose, prüfte nochmals die Anschlüsse, ob sie auch wirklich stromlos waren und löste die Kabel. Leider klappte der Ausbau des Ceranfelds nicht wie erhofft. Es saß sehr stramm in der Arbeitsplatte und weil ich noch nie eins eingebaut hatte, war mir die Haltetechnik nicht klar. Ich glaube, das macht auch so ziemlich jeder Hersteller, wie er Bock hat. Angeblich gibt's da Klemmen und man könnte es einfach von unten rausdrücken, aber es tat sich nichts. Ich drückte und presste und machte und tat, ich wollt's ja nicht kaputt machen, ne? Man drückt auch nicht in der Mitte, sondern eher am Rand. Irgendwann klappt es dann doch, nicht ohne, dass es mich Blut kostete. In der Aussparung der Arbeitsplatte waren vier Klemmen verschraubt, die mit Haltefedern in eine Aluleiste des Ceranfelds einrasteten. Offenbar war das Spaltmaß sehr eng und zudem eine Klemme verbogen, was wiederum den Widerstand beim Ausbau erklärte. Als der überwunden war, sprang das Ceranfeld nach oben raus und mein Daumen in die Klemme rein und der Blutzoll war entrichtet. Und da lag sie dann vor mir. Die Arbeitsplatte in Form eines U. Ich hatte die Spannschrauben gelöst, aber die Verbindungen waren mutmaßlich geleimt oder wasserdicht verklebt. Auch wurden wohl Flachdübel verwendet. Wie trenne ich die ohne Säge? Schwerkraft! Ich stellte einen schmalen Unterschrank mit ein paar Zentimetern Abstand zur Verbindungsstelle unter die eine Platte, hob die andere ein kleines Stück an, woraufhin meine Holde den leeren Unterschrank des Herdes herauszog. Dann machte sie sich bereit, die Platte an der Verbindung aufzufangen, und ich senkte die Platte langsam ab. Wie erhofft, knisterte es ein wenig in der Verbindung, es zeigte sich ein Spalt, ich hob die Platte wieder an und hebelte sie raus. Das war ja einfach. Dasselbe machten wir mit der nächsten Platte und übrig blieben Spüle nebst Spülmaschine unter dem verbliebenen Stück. Daneben stand zudem noch die entleerte und gereinigte, wenngleich stattliche Kühl-Gefrier-Kombination, die wir mittels Sackkarre ins Wohnzimmer verfrachteten. Zum temporären Verbleib. Angeschlossen wird sie dort nicht. Sieht auch scheiße aus. Aber in der Ecke fällt's nicht wirklich auf. Leben im Chaos, wie es eben so ist. Die Spülmaschine wird bei Zeiten den Weg in die Küche des Nebenhauses finden. Dort ist noch keine und vielleicht zieht die Kühlgefrierkombi auch dorthin. Aber das ist eine andere Geschichte. Apropos Geschichte. Schreibt jemand im Fediverse: Es heißt nur Gießkanne, wenn sie aus Gießen kommt. Sonst ist es nur eine Bewässerungskanne gießener Art. Faszinierende Erkenntnis. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal einwerfen, dass es in Bayern einen Ort namens Petting gibt. Macht was draus. Springen wir von Bayern in das podcastende Allgäu. Kürzlich hörte ich in einer dortigen Episode, dass die Protagonistin mit einer Heißluftfritteuse liebäugelt. Dies schon seit längerem und mittlerweile hätte sie ihre Wahl getroffen. Viele Grüße an dieser Stelle. Es sei ein Modell mit übereinander angeordneten Schubladen und sofort gingen bei mir Warnlampen an. Vor Monden stand bei uns der Neukauf eines solchen Gerätes an, weil wir unser geliebtes Airfryer-Modell innerhalb der Familie weitergegeben hatten. Das hatte nämlich nur eine Schublade und wir sahen die Chance, es durch ein Modell mit zwei Schubladen zu verbessern. Damals gab es jedoch nur ein Airfryer-Modell mit zwei unterschiedlich großen Schubladen, ungeeignet für zwei Hähnchen, sodass wir uns nach einem anderen Hersteller umsahen. Die Wahl fiel letztendlich auf eine Ninja, mit gleich großen nebeneinander angeordneten Schubladen, ausreichend für jeweils ein Hähnchen. Und bevor ihr fragt, ich würde zwei Hähnchen mit der Rotisserie meines Gasgrills oder alternativ auf Bierdosenimitaten zubereiten, nicht jedoch in der Heißluftfritteuse. Das dient lediglich zur Verdeutlichung der Größe. Wie auch immer, bei der damaligen Recherche las ich, dass in übereinander angeordneten Schubladen die Heißluft durch die Rückwand einströme, also durch so ein Loch in den Schubladen, was zu schlechteren Ergebnissen führe, als wenn sie von oben käme, was für uns trotz des Platzverbrauchs kaufentscheidend war. So hatten wir plötzlich einen Ninja mit Luft von oben und trauerten fortan der Philips hinterher, weil die Pommes unten trotz Zwischenschüttelns nie so gewohnt kross wie die oben waren. Irgendwas ist ja bekanntlich immer und Luft von hinten wäre angeblich noch schlimmer. Und mit dieser Erkenntnis hörte ich nun im Podcast von übereinander angeordneten Schubladen und fasste den Entschluss, die Protagonistin zu warnen. Selbstverständlich schaute ich mir ihr Wunschmodell zuvor im Netz an und schrieb danach einfach nix. Die Luft kommt hinten von oben, in beiden Schubladen. Falls die damit ähnliche Ergebnisse erzielt wie die alte mit nur einer Schublade, hätte ich ein Problem. Denn dann müsste ich meiner Holden irgendwie erläutern, warum die Ninja plötzlich zur Disposition steht. Also, falls eins der Kinder mal auszieht oder falls die die Einschubladenvariante mitnehmen oder falls man noch ein Ersatzgerät braucht oder weil, weiß ich nicht, noch eine in den Garten muss oder in die Gartenhütte oder in den Ausrüstungskoffer zum in Urlaub fahren für die Ferienwohnung oder, naja, ihr wisst schon, also zur Disposition. Im Zweifelsfall könnte man sie ja auf Kleinanzeigen verticken, aber hey, so weit will ich dann doch nicht gehen. Apropos doch nicht gehen oder was draus machen. Bevor ich mich an den Küchenabbau gab, hatte ich noch einen anderen Job. Innerhalb der Verwandtschaft hat sich nämlich jemand einen neuen DSL-Vertrag gegönnt. Mehr Power. Arr, arr, arr. Blöd nur, die bisherige Fritzbox war schon an ihrer Kapazitätsgrenze und für den höheren Durchsatz ungeeignet. Also wurde fix ein neues Modell geordert. Schließlich sollte der Umzug reibungslos vonstatten gehen. Aus der Vergangenheit wusste ich, dass man sich die alten Einstellungen speichern und in eine andere einspielen kann. Dennoch schaute ich meinem Netz nach und fand ein Umzugsvideo, in dem versprochen wurde, dass alle bisherigen Einstellungen von einer Fritzbox in die andere migriert werden können. Dafür gäbe es sogar eine Extrafunktion und so waren wir alle gespannt, ob das auch klappt. Sicherheitshalber habe ich eine Kopie der Einstellung gemacht, denn nach dem Umzug wird die alte Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Tja, und wenn dann was schief ging und du keine Kopie zum Zurückspielen hast, hast du nix, außer Problemen. Ich machte also die Systemkopie, speicherte sie auf dem Rechner und begab mich an den Umzug. Ja, das war toll. Das klappte bis zum, du machst diese tolle Funktion auf und dann fragt er, willst du noch eine Sicherheitskopie machen? Und ich sagte, ja, mach mal. Und dann fragt er, willst du auch die Telefondaten speichern? Und ich sagte, ja, mach mal. Und er sagte, prima, haben wir jetzt gemacht, wollen wir weitermachen? Ja, mach mal. Und dann sagt er, ja, wenn die neue Fritzbox auf Werkseinstellung ist, dann brauchst du jetzt eigentlich nichts machen, also sie nicht auf Werkseinstellung setzen, sondern dann ziehst du jetzt einfach nur das Netzkabel raus, wenn es noch drin ist, und das LAN-Kabel. Also, dass die einfach wie ein Klotz vor dir liegt und dann ist schön. Aha, habe ich gemacht. Weiter. Jetzt steckst du den Strom dran und verbindest eine gelbe LAN-Buchse mit dem mitgelieferten LAN-Kabel mit der gelben LAN-Buchse irgendeiner von der alten Fritzbox. Habe ich auch gemacht. Und dann sagt er, jetzt dauert das ungefähr 3 Minuten, bis der die Fritzbox kennt. Geht der Virenscanner an und sagt, pass mal auf, hier sind so 2 Geräte, die haben dieselbe IP-Adresse und das sieht eigentlich ziemlich schlimm aus und wahrscheinlich kriegst du jetzt ganz böse Software draufgespielt und ich sperre das mal. Nein, bitte nicht. Doch. Ja, dann war es halt gesperrt. Ich glaube, ich habe auch vergessen, ich musste dann noch irgendwie vorher 2 Tasten drücken, wie auch immer, ist ja egal. Da komme ich nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall hatte ich jetzt das Problem, der erkannte halt in dem Moment, weil ja der Virenscanner verhinderte, dass die miteinander reden, die Box nicht, also die alte, die neue nicht. Ja, und dann habe ich dem gesagt, lass das einfach mal zu. Und ich wusste ja, was da passiert. Ja, und dann ließ er es zu, aber er kannte halt diese Box nicht mehr innerhalb von 3 Minuten. Und dann sagte der, ja, schade, hat nicht funktioniert, jetzt bitte mal die neue Box auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ja, wie soll ich denn das machen? Die hat ja keinen Knopf. Da gibt's eigentlich nur 2 Möglichkeiten, ne? Also entweder ich kriege die so an meinen Rechner angeschlossen, und das war ja nicht mein Rechner, so an den Rechner angeschlossen, dass ich auf dieses Systemmenü zugreifen kann, um zu sagen, hey, mach mal ein Reset. Oder alternativ soll es wohl eine Tastenkombination eines Schnurlostelefons geben, die, wenn man sie eingibt, das Ding resettet. Dann habe ich mir ein Tastentelefon gesucht, was ich da jetzt irgendwie anstecken konnte, habe diese Kombination eingegeben, dann fing die an wie wild zu blinken und hat sich auch resettet und war wieder auf Werkseinstellung, alles ganz prima. Ich dachte, naja, der Virenscanner hat es sich jetzt vielleicht gemerkt und vielleicht war das ja auch nur temporär. Also rief ich diesen Einrichtungsassistenten nochmal auf und sparte mir dann die Sicherheitskopien, weil die hatte ich ja schon. Und dann sagt er ja und dann steckst du halt, wie gesagt, Strom an und das LAN-Kabel rein und dann drückst du hier eine Taste und da eine Taste und wenn es dann überall blinkt, dann ist alles schick. Drückst du hier auf weiter, ne? So, ja, ich mach das also wieder und 3 Minuten später wusste ich, er hat sie wieder nicht gefunden. Tja, das nützte jetzt alles nichts. Ich kam an dieser Stelle nicht weiter, weil ich hatte jetzt keinen Bock, da die ganze Konfiguration zu verbiegen. Hab dann die Box eingepackt, mit nach Hause genommen, die Sicherheitskopien auf den Stick gepackt und ich denke mir, ich werde jetzt hier irgendeinen alten Laptop nehmen, den ich hier rumliegen habe, steck den direkt in die Box und versuche mal händisch das ganze Geschiss einzuspielen, weil man muss ja nicht zwangsweise diesen Assistenten nehmen. Ja, und dann lese ich so interessanterweise im Netz, ja, es könnte möglicherweise mit dieser Fritzbox, mit dem Überspielen der Systemdaten Probleme geben, wenn die alte Fritzbox ein neueres Betriebssystem hat. Und jetzt ratet mal, wer 2 Tage, bevor ich diesen Versuch gestartet habe, auf seiner Fritzbox ein neues Betriebssystem, sprich eine neue Firmware gekriegt hat. Genau. Und zack, geht nix. Boah, ich bin so angepisst. Aber hey, ich werde das jetzt hier ausprobieren, das händisch zu machen. Wenn es klappt, ist gut. Wenn es nicht klappt, stehe ich beim Familienmitglied in der Schuld, weil ich habe ihm gesagt, bis zum Datum X habe ich ihm das alles eingestellt, weil dann die neuen Vertragsdaten eingegeben werden müssen. Tja, naja, wie es so ist. Als hätte ich nicht noch irgendeine Küche am Start. Ja, und da fehlt mir noch der Rollo, aber zum Glück habe ich heute am 23. 23 ist eine Glückszahl, die Nachricht gekriegt, dass die Rollo-Komponenten geliefert würden in den nächsten Tagen. Und ich glaube, das wird sperrgut. Irgendwie 3 Pakete, ich bin gespannt. In Konserve 250 sinnierte ich über die Einführung von Exterior Sound Enhancement Systems, sprich Motorenlärmemissionen, wo eigentlich keine sind, damit sich Individuen mit ihren Fortbewegungsmitteln profilieren dürfen, um zu zeigen, dass sie nix sind. Egal. Nichtsdestotrotz hatte ich plötzlich einen diesbezüglichen Geistesblitz. Paragraph 30 Straßenverkehrsordnung besagt, Zitat, Paragraph 30 Umweltschutz, Sonn- und Feiertagsfahrverbot. Absatz 1. Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen. Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere dadurch belästigt werden. Zitat Ende. Also, wenn bei der Benutzung von Elektrofahrzeugen unnötiger Lärm, und etwas anderes ist ein Exterior Sound Enhancement System ja nicht, erlaubt würde. Und nichts anderes wäre ja die Erlaubnis zu Einbau und Verwendung eines solchen Systems, ja, wäre der unnötige Lärm somit legal. Abgasbelästigungen emittiert ein Elektrofahrzeug nicht. Somit könnte ich ein Elektrofahrzeug im Winter ohne Abgasemissionen warm laufen lassen oder im Sommer runterkühlen, bevor ich es benutze. Das würde ja auch niemand stören. Es sei denn, ich hätte so ein ESES, so ein vollkommen legales Exterior Sound Enhancement System. Dann könnte ich, mutmaßlich legal, mein Auto vor Fahrtantritt erwärmen oder runterkühlen, völlig egal, mit der virtuellen Maximaldrehzahl und Lautstärkeemission, die mein ESES, sprich mein Exterior Sound Enhancement System, hergibt und dies vor jedem Privathaus eines Fahrzeugführenden eines Elektrofahrzeugs mit ESES-Systems, oder? Also, oder? Und weder der noch irgendwelche Nachbarn dürften sich beschweren, weil meine Elektrokarre keine Abgase ausstößt. Morgens um 5. Im maximal zulässigen Dezibelbereich eines virtuellen Klappenauspuffs. Dafür würde ich mir sogar, just for fun, den billigst erhältlichen Plug-in-Hybrid kaufen, nur damit der, trotz Verbrenners, im E-Modus mit Enhanced Battery die Speckgürtelprolls wecken darf. Morgens um 5 oder 4, warmlaufend oder kühlend. Mit 130 Dezibel oder was auch immer das Verkehrsministerium in der Straßenverkehrszulassungsordnung erlauben wird. Wenn's denn soweit ist. Wisst ihr Bescheid? ESES ist übrigens auch die Abkürzung für Electrical Status Epilepticus During Slow Sleep. Oder anders gesagt, Epilepsie mit kontinuierlichen Spike-Wave-Entladungen im Schlaf. Dieses seltene Epilepsie-Syndrom wird, wie ich las, häufig in der Kindheit entwickelt und betrifft ca. 0,5% der kindlichen Epilepsien. An anderer Stelle las ich zudem, dass ESES häufiger bei Männern auftrete, mehrere Monate bis einige Jahre dauern könne und im Allgemeinen vor dem Erwachsenenalter verschwinde, wobei die kognitiven Beeinträchtigungen jedoch über das Ende der Anfälle hinaus andauern könnten. In dem Zusammenhang stand da was von Rückgang der Intelligenz, Sprachschwierigkeiten, Verhaltensänderungen inklusive Hyperaktivität und Aggression. Und plötzlich erklärt sich vieles wie von selbst. Zurück zur Küche. Ich bestell mir jetzt erstmal irgendwie so ein SDS Plus Flachmeißel für meinen Billigbohrhammer, damit ich irgendwie noch den alten Fliesenspiegel von der Wand krieg. Ja, und den Lärm gebe ich euch auch nicht. In diesem Sinne, bis dahin. Der Tag danach. Es erwartet mich 75 mm flach geschmiedeter Chromvanadiumstahl. Abgewinkelt an einem kurzen SDS Plus Schaft, die Oberseite in Riffelblechoptik. Ja. Mein Budget Bohrhammer in der Werkstatt konnte es kaum noch erwarten. Den hatte ich vor Jahrzehnten mal für einen Fuffi beim Aldi gekauft. Für durchschnittlich 6 Dübellöcher im Jahr kaufst du dir halt keine Hilti oder einen Bosch. Mittlerweile hat er unzählige Bohr- und einige Kubikmeter Stemmarbeiten bewältigt und tut es immer noch. Den holte ich, steckte den Fliesenmeißel in das Futter und legte das Ding auf den Boden. Erstmal Gleitsicht gegen Schutzbrille tauschen und Gehörschutz aufsetzen, aber dann ging's los. Maschine eingeschaltet, angesetzt, die Wand vibrierte und Fliesenkleber und Fugenmörtel rieselte zu Boden, während sich der Meißel unerbittlich zwischen die splitternden Fliesen und die Holzwand schob. Na prima! Erneut legte ich die Maschine auf den Boden und holte mir eine FFP3-Maske. Mit Maske, Brille und Gehörschutz ging's dann endgültig los und gut eine Stunde später stand ich schwitzend mit vibrierenden Armen in einem Meer aus Fliesenschutt. Roter Staub waberte um mich herum, den ich allerdings nur erahnte, denn meine Brille war beschlagen. Die Arbeit war getan und zufrieden verließ ich den Raum. Heimwerkerhelden sagen, der Stoff, aus dem die Träume sind. Meine Fresse war ich staubig. Duschen, umziehen, Couch, Stream an, Fläschchen Bier auf. Am nächsten Morgen spingste ich kurz in die Küche. Da waren ja noch die Arbeitsplatte nebst Spüle über der Geschirrspülmaschine und der Tisch mit den abgebauten Lampen, dem Karton mit den Schrauben und Beschlägen und diversem Werkzeug. Stellt sich raus, alles war mit einer millimeterdicken Staubschicht überzogen. Okay, späte Erkenntnis. Das nächste Mal besser vorher alles komplett rausräumen. Denn jetzt darf ich das alles absaugen, putzen und wegräumen. Dann muss der Schutt raus und danach baue ich besagte Arbeitsplatte nebst Spüle und Geschirrspülmaschine raus. Damit ich mit Maske, Brille und Gehörschutz den Rest der Fliesen von der Wand kriege und gut eine halbe Stunde später erneut schwitzend mit vibrierenden Armen in einem Meer aus Fliesenschutt stehe, während roter Staub um mich herum wabert. Mars-missionsgleich eines Sturms auf der Oberfläche des roten Planeten, den ich allerdings nur ahne, denn mein Visier wird beschlagen sein, bevor ich staubig aber zufrieden den Raum verlasse. Anschließend duschen, umziehen, Couch, Stream an, Fläschchen Bier auf. Heimwerken. Der Stoff, aus dem Legenden sind, weitergegeben über Generationen vom Kind an die Enkel und deren Kindeskinder. Die Erzählung von Papa, Opa, Uropa, völlig egal, als er damals, TM, umweht vom roten Staub der Geschichte, auf den Trümmern seiner Küche stand. Und mit dieser Bombenvision endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 253 vom 26.02.2026. Ich danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und mir gewogen.